Spaziergang aus gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Spaziergang. Die Sonne steht schon tief, wir scheiden bald, leis sprüht der Regen. Horch, die Meise klagt, wie dunkel und verschwiegen ist der Wald. Du hast das tiefste Wort mir nicht gesagt. Zwei helle Birken an der Waldeswand, ein Spinngewebe zwischen beiden, sieh, wie ist es zart von Stamm zu Stamm gespannt, was uns zutiefst bewegt, wir sagen's nie. Fühlst du den Hauch, ein Zittern auf dem Grund des Sees, die glatte Oberfläche bebt, wie Schatten weht es auch um unsern Mund, wir haben wahrhaft nur im Traum gelebt. Ende von Spaziergang, aufgenommen von Sonja.